Kapitel 3 Pronomen Indefinitpronomen Welche, viele, einige Übung 3 Rede des Chefs auf der Jubiläumsfeier Was ist richtig? Kreuzen Sie an. Hören Sie dann und vergleichen Sie. Liebe Mitarbeiterinnen, liebe Mitarbeiter, ich freue mich, Sie alle hier zu unserem Firmenjubiläum begrüßen zu dürfen. Viele unserer Mitarbeiter arbeiten schon seit 10, 20 oder sogar 30 Jahren bei uns. Manche von ihnen kenne ich sogar noch als Lehrling. Das macht mich sehr stolz. Wir haben jetzt 211 Mitarbeiter und unsere Verkaufszahlen sind dieses Jahr erneut gestiegen, wofür ich jedem von Ihnen sehr herzlich danke. So etwas ist nur möglich, wenn alle in einer Firma ihr Bestes geben. Auch wir werden wieder alles dafür tun, dass jeder seine Arbeit behält. Ich weiß, einige von Ihnen haben Angst, dass die Wirtschaftskrise auch unsere Firma betrifft. Natürlich, auch bei uns werden sich Dinge ändern, aber nur wenige. Niemand von Ihnen muss Angst haben. Nun wünsche ich uns allen ein schönes Fest.